Ich höre so gerne Werbefunk. Sie lecker, frisch und leicht ins Frühjahr. Im Wienerwald, da heißt es, gut geschmeckt und abgespeckt. Knackige Salate, Steaks, knusprige Händel. Und zu gewinnen gibt's auch noch was. In Ihrem Wienerwald. Werben. Umsatz steigern. Radio 100. Ein gut gerahmtes Bild verdirbt den schlechtesten Geschmack. Ararat. Zweimal in Berlin. Wir machen Rahmungen und Passepartouts in jeder Größe und für jeden Geldbeutel. Ararat. In Kreuzberg in der Bergmannstraße Ecke Nostitz und in Charlottenburg in der Schlüter Ecke Kantstraße.